D-Radio Wissen. Eine Stunde Netz. Heute basteln, frickeln und selber machen. Wer kennt sie nicht, diese Melodie? Und mit der begrüße ich euch bei Eine Stunde Netz basteln. Die Selbermach-Sendung mit Moritz Metz am Mikrofon. Und dass ihr diesen Motor hier im Hintergrund hört, hat den Grund, dass ich hier gerade in einem Wohnmobil sitze, in meinem alten Hü-Wagen, ein altes Wohnmobil aus den 80er Jahren, das ich selber repariert habe und aus dem ich in diesem Sommer die eine oder andere Sendung machen möchte. Und die erste damit beginnen wir mit einem Tribut an eine ganz bekannte Fernsehserie, nämlich Breaking Bad. Wir haben ja gerade schon den Jingle gehört und wer sie nicht kennt, diese Sendung ist nicht nur ein Phänomen im Fernsehen, sondern auch im Netz. Darin geht es ja um den Chemielehrer Walter White, der böse wird und Crystal Meth, also diese sehr schlimme Droge, kocht, eben auch in so einem Wohnmobil in der Wüste um Albuquerque in New Mexico. Und diese Serie hat so wahnsinnig viele Fans und hat so viel dazu auch im Netz stehen. Es gibt ganze Wikis voller Informationen. Und da stehen auch die ganzen Chemierezepte drin, die Walter White immer wieder mal verwendet, um zum Beispiel böse Gangster aus dem Weg zu räumen oder um eine Leiche aufzulösen. Und ein paar von diesen Experimenten wollen wir heute ausprobieren. Gleich treffe ich meine Gäste an einer geheimen Stelle. Viel Spaß in der kommenden Stunde wünscht euch Moritz Metz. Und wir sind jetzt angekommen an einem geheimen Ort mit dem Hümermobil-Hüwagen. In der Nähe vom Tempelhofer Flugfeld. Und was wir heute dabei haben, das ist eigentlich ein ganzes Labor zum Kochen von so Substanzen. Erstmal möchte ich aber meine Gäste begrüßen und ich fange an mit Dr. Norman Ries. Hallo Norman. Hallo, guten Tag. Du bist Chemielehrer. Ja, ich bin Chemielehrer. Ich unterrichte auch Physik und Mathematik. Und hast aber auch mal promoviert. In welchem Fach hast du promoviert? In Didaktik der Chemie. Das ist im Prinzip ein Fach, wo es um das Erklären der Chemie geht. Das heißt, du bist genau der Richtige, weil wir ja heute die Walter White und Breaking Bad Tributausgabe machen hier in diesem Hümermobil. Wie gefällt es dir, Hendrik? Das ist der andere Gast. Mir gefällt es super in deinem Mobil hier. Es ist im Grunde wie bei Walter White und Jesse im Wohnmobil. Jetzt mal zu Breaking Bad. Was verbindet ihr mit der Serie? Ihr seid da beide ziemlich große Fans, oder? Ja, also ein befreundeter Chemielehrer hat mir irgendwie ganz am Anfang der Serie schon gesagt, dass es sowas jetzt gibt in den Vereinigten Staaten und dass ich mir das unbedingt anschauen sollte. Dann habe ich auch gleich damit angefangen und bin auch bis zum Ende der letzten Staffel nicht mehr davon losgekommen. Es ist wirklich eine unglaublich gut produzierte Serie und Parabel auf die amerikanische Gesellschaft. Du bist richtig Experte für die Serie, warst sogar selber schon mal in Albuquerque. Also was ist so die Bedeutung für dich? Von der Serie? Ja, also erstmal bin ich großer Fan auch von der Serie gewesen und habe mich dann aber auch beruflich einfach mit der Serie beschäftigt, weil sie halt einfach im Kanon der amerikanischen Serie eine sehr große Rolle spielt und total wichtig ist. Und genau, ich habe mich mit der Serie auseinandergesetzt, war in Albuquerque, habe mir das dort mal angeschaut und habe mich in letzter Zeit einfach sehr intensiv und viel mit dieser Serie auseinandergesetzt. Wir müssen jetzt im Laufe der Stunde aufpassen, dass wir nicht zu viel voraussetzen und aber auch gleichzeitig nicht zu viel verraten, was in der Serie passiert. Nicht spoilen, genau. Nicht spoilen. Aber es sind ja auch ein paar so Sachen drin, die jetzt einfach mal so Naturwissenschaft sind. Das ist ja das Besondere an Breaking Bad, dass da auch wirklich Naturwissenschaften schon von Anfang an im Trailer, wenn man sich das anhört, anguckt, dann sieht man am Anfang gleich das Periodensystem der Elemente, wo dann die Buchstaben BR und BD dann nochmal so BA, ja. Hervorgehoben werden. Erklär doch nochmal bitte schön uns Chemienieten das Periodensystem. Ja, das Periodensystem hat eine lange Geschichte und sah auch nicht immer so aus. Also es gab zwischenzeitlich auch Versionen, die spiralförmig aufgebaut waren. Jetzt in seiner letztgültigen Form sieht es auch nicht ganz regelmäßig aus, hat verschiedene Stufen. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere an seinen Chemieunterricht. Das ist so ein Raster mit so lauter Quadraten und dann irgendwelchen komischen Zwei-Buchstaben-Abkürzungen, ne? Genau, das sind die Elementsymbole und dort sind alle Elemente, im Moment kennen wir 118, aufsortiert. Da kann man eben alle möglichen Kennwerte, Hauptgruppen und Perioden ablesen. Die sind da alle wunderfeinstens sortiert in diesem System. Ja. Die sind da drin sortiert, aber nach was sind die sortiert? Es gibt mehrere Sortierungen. Einmal haben wir die Spalten, das sind die Haupt- und Nebengruppen. Das sind Elemente, die sich relativ ähnlich verhalten bei chemischen Reaktionen. Und dann die Zeilen, das sind die Perioden. Da geht es eigentlich im Wesentlichen darum, um es jetzt mal runterzubrechen, wie viele Elektronen jetzt die einzelnen Elemente besitzen und in welchen Schalen die organisiert sind. Aber da möchte ich jetzt eigentlich nicht so tief eingehen. Wenn wir es auf Breaking Bad beziehen, dann fällt auf, dass das Element Brom als erstes für Breaking hervorgehoben wird. Das steht in der 7. Gruppe, also ganz rechts. Das heißt, die Macher haben den rechten Teil des Periodensystems genommen am Anfang und erst danach den linken Teil des Periodensystems, um sich dort das Element Barium rauszufischen, um diesen Bad-Teil abzubilden. Also man nutzt eben nicht erst links, dann rechts, sondern weil der Titel eben Breaking Bad heißt, erst die rechte und dann die linke Seite. Und wie ist das so unter Chemikern? Hat die Serie da so einen guten Ruf? Also weil alles, was da drin an chemischen Dingen passiert, also was passiert denn da zum Beispiel alles drin? Du meinst jetzt an chemischen... Ja. Also Walter White ist ja selber Chemiker und lässt das auch ständig einfließen und darauf basiert ja auch die ganze Geschichte und eben auch, warum er eben zum Meth-Cook wird und so tolles Meth kochen kann. Und gleich in der Pilotfolge sieht man ihn ja noch als Chemielehrer und er macht zum Beispiel bunte Flammen vor den Schülern. Das ist so ein ganz einfacher Trick, würde ich mal sagen jetzt, obwohl ich eigentlich keine Ahnung habe, naturwissenschaftlich. Dann sieht man ihn, ich glaube, es war in der 2. Folge, wie er bei einem anderen Drogendealer im Büro steht und eine kleine Explosion verursacht. Habe aber auch schon vergessen, womit, aber das kannst du uns vielleicht auch gleich sagen. Er baut eine Autobatterie nach. Und dann gibt es noch so eine schöne Szene mit Säure, wo auch immer mal wieder in späteren Folgen darauf Bezug genommen wird. Also es wird eine Leiche in Säure aufgelöst. Ja, das sind gerade die Sachen, die mir jetzt einfallen. Das sind Sachen, die wir heute auf jeden Fall auch probieren. Außer natürlich Meth kochen und Leichen auflösen, alles Illegale. Das hat uns die Sendeleitung nicht... Nein, wir wollen das ja auch nicht. Hier fährt nämlich auch immer wieder die Polizei vorbei. Jedenfalls sitzen wir in einem alten Hümermobil am Flugfeld in Tempelhof. Bei mir sind der Chemielehrer und Chemiedoktor Norman Ries und der Film- und Fernsehexperte Hendrik Evert. Und wir wollen gleich ein paar Experimente nachkochen aus der Fernsehserie Breaking Bad. Und bei Breaking Bad geht es natürlich erstmal um die Droge Crystal Meth. Ziemlich fieses Zeug, oder? Ich glaube auch. Also Crystal Meth ist eins der fiesesten Drogen überhaupt. Und also ich würde sagen, man sollte dieses Zeug auf keinen Fall nehmen, weil es gibt manchmal so Vorher-Nachher-Bilder von Leuten, die angefangen haben, Crystal Meth zu nehmen und das sieht nicht gut aus. Auf der Webseite von die Radio Wissen und auch bei twitter.com/netzbasteln haben wir nicht nur Fotos, sondern auch ein paar Links dazu, warum Crystal Meth nehmen eine sehr schlechte Idee ist. Das hat gerade auch schon Hendrik Evert gesagt. Norman, ist das wirklich so leicht nachzukochen, wie das in der Serie beschrieben wird? Naja, also ganz so einfach ist es nicht. Gerade in der Serie gibt es ja auch zwei verschiedene Synthesewege, die dort beschrieben oder zumindest angedeutet werden. Während am Anfang der Serie noch dieses Meth aus Pseudoephedrin gewonnen wird, welches zum Teil durch legale Rezepte bekommen wird oder auch durch Apothekeneinbrüche, geht Walter White in der Serie später dazu über, größere Mengen zu produzieren und versucht dies dann aus Ausgangsstoffen zu machen. Okay, und das heißt, das ist noch schwieriger dann, weil er das auf eine professionellere Weise mit einem richtigen Labor macht. Also könnten wir hier drin jetzt auch sowas machen? Nein, das können wir nicht. Also dafür braucht man schon eine Menge Know-how, eine Menge kriminelle Energie, weil man auch gerade, weil man eben andere mit diesem Stoff sehr, sehr schädigen kann. Es macht extrem schnell abhängig und der Körper eines Süchtigen wird auch extrem schnell angegriffen. Das Hirn, die Zähne, die Leber. Also wenn es eine Drogenskala gibt von Gefährlichkeit, dann steht also dieses Zeug wirklich ganz, ganz oben. Okay, und deswegen machen wir das natürlich heute nicht, aber ich habe im Netz eine Anleitung gefunden, wie man vielleicht sowas Ähnliches herstellen kann. Ein Video, das zeige ich euch jetzt hier, ist natürlich auch verlinkt auf der Webseite. Today we're going to be cooking up our own batch of Breaking Bad Blue Meth Candy, just in time to see if our favorite meth making duo will get away with it all. Also eine Frau. Eine Frau hier in diesem Video zu sehen und die hat hier auch so eine Art Labor vor sich aufgebaut. Und was die natürlich machen, ist was ganz anderes. Die machen nämlich nur so eine Art Pseudo-Meth. Das ist nur so eine Süßigkeit. Hast du auch noch mal in Albuquerque gegessen? Genau, und ich habe die Frau kennengelernt, Debbie Ball heißt die Frau, die für die ersten beiden Staffeln war es, glaube ich, dass Crystal Meth auch geliefert hat. Sie ist eine Bonbon-Herstellerin und macht das im Grunde, ja, es ist Candice im Grunde, was sie macht. Und das war aber noch zu dem Zeitpunkt, als das Crystal Meth bei Breaking Bad noch weiß war. Und irgendwann, und ich glaube, das war der Punkt, was du, Norm, gerade meintest, als er angefangen hat, in größeren Mengen mit diesen, was hast du es genannt, Ersatzstoffe sich zu besorgen? Ausgangsstoffe. Genau, da hat er ja auch das blaue Crystal Meth dann, glaube ich, gemacht. Ne? Das war, glaube ich, der Punkt, wo sich das änderte. Und da hat dann die Frau Debbie Hall aus Albuquerque nicht mehr das Crystal Meth zugeliefert. Aber sie verkauft heute in ihrem Candy Shop kleine Tüten zu einem Dollar Crystal Meth noch. Okay, wir machen das jetzt selber hier im Hümermobil am Flugfeld in Tempelhof. Hoffentlich kommt die Polizei nicht vorbei und denkt, wir würden da irgendwas falsch machen. Die Anleitung sagt, man braucht alles. Na? Here's what you need. A pastry brush with water, a half a cup of water, 3/4 cup light corn syrup, okay. 2 cups granulated sugar, 2 teaspoons of flavoring extract, 1 drop blue gel food coloring, a candy thermometer, a baking sheet and foil, cooking spray and a mallet. Hört sich doch ganz einfach an, oder? Sagst du, aber was sagt der Chemiker? Ja, also da steckt nicht viel Superchemie drin. Das handelt sich tatsächlich eher um ein Kochrezept. Aber wir werden das jetzt mal ausprobieren. Genau, wir werden es ausprobieren. Ich habe eine kurze Frage. Was ist ein Candy-Thermometer? Also ein Bonbon-Thermometer oder was? Dazu kommen wir gleich, genau. Es ist so ein Kochthermometer, mit dem man besonders hohe Temperaturen messen kann. Wir stehen jetzt hier alle auf in unserem Kochlabor. Ich öffne schon mal die Packung mit den Lebensmittelfarben. Norman, was brauchen wir noch alles? Alufolie, ein Behälter. Ja, wir brauchen Zucker. Zucker haben wir hier auch besorgt und eine Waage. Hier 1 Kilo Raffineriezucker. Stellen wir mal auf den Tisch. And then into our pot we're going to add our water. So the first thing you want to do is an amount. So, das haben wir alles, was sie da sagt. Ich mache mal die Pause hier. Man muss also als erstes den Zucker. So the first thing you want to do is cover your baking sheet with foil and spray it with cooking spray. Okay, man muss also hier ein Backblech vorbereiten mit Aluminiumfolie. Das ist eine Aufgabe, die macht mal der Herr Evert. Ja. Hier ein Blech. Wir sind echt gut vorbereitet. Alufolie. So. Ja. Norman, du hast schon den Zucker in der Hand. Ja, ich werde jetzt hier 225 Gramm Zucker mal abwiegen. Das ist eine amerikanische Tasse. Das ist ja schon ein ganz schönes Männchen. Sieht auch ganz schön krass aus hier. So weißes Pulver auf einer Waage. In so einem Kontext. Hümermobil. Das ist ein Kontext, wo das ein bisschen komisch aussieht. Wie gesagt, wir kochen hier kein echtes Crystal Meth, sondern nur Spielzeug für Fans der Serie Breaking Bad. So, das Ganze haust du jetzt wahrscheinlich schon mal in den Topf, so wie das die Lady hier auch macht. Ist schon drin. So, und jetzt kommt dazu nochmal so Zuckersirup. Da gibt es 2 verschiedene Arten, den französischen und den amerikanischen. Aber ich glaube, das ist nicht ganz der Mais-Sirup, den man dafür braucht. Welchen sollen wir nehmen? Ja, also eigentlich ist Kornsirup empfohlen, also Mais-Sirup. Aber den bekommt man in Europa wohl ziemlich schlecht. Du warst zumindest gestern den ganzen Tag auf der Suche, wie ich erfahren habe. Ja, wir benutzen jetzt hier. Was hast du jetzt besorgt hier genau? Golden Syrup. Und da ist so ein Löwe drauf, das ist so eine Dose, das ist Zuckersirup, kommt irgendwie auch aus Amerika. Nehmen wir doch erstmal den. Wenn wir die Dose aufbekommen, dann nehmen wir den. Und dann nehmen wir hier so ein Messer oder so ein Löffelende, den kann man auch gleich als Kochlöffel verwenden. Ist natürlich alles da in so einem Wohnmobil in der Küche, also schon eine ganz gute Idee, dass die da drin gekocht haben. So. Das ist jetzt so eine bräunliche, goldene Masse. Ja, also mit Kornsirup ist das Ganze noch etwas klarer dann hinterher. Wir müssen davon jetzt 85 Gramm irgendwie versuchen abzuwiegen. Ich habe jetzt mal den ganzen Topf einfach auf die Waage gestellt. Okay, und Norman schüttet das rein. Fotos davon gibt es auf twitter.com/netzbasteln. Die stelle ich dann da rein. Und das Foto mache ich jetzt. Norman schüttet es hier rein. Ist für dich Kochen auch immer so eine chemische Angelegenheit? Ja, also Kochen hat natürlich sehr, sehr, sehr, sehr viel mit Chemie zu tun. Es ist eigentlich fast ausschließlich Chemie, wenn man es so möchte. Nichtsdestotrotz sollte man sich ja nicht mit naturwissenschaftlichen Erklärungen einen wunderschönen Abend mit super Essen versauen. Das ist dann so die Chemie, die Chemiker-Berufskrankheit, dass man dann immer sagt, ah, da hätte noch ein bisschen mehr Hydroglykanol rein können oder so. Na, ganz so schlimm ist es auch nicht, aber man denkt schon ab und zu mal drüber nach, wenn man ein Ei in die Pfanne haut, wie da zum Beispiel die Eiweiße denaturieren. Okay, jetzt gucken wir mal weiter, wie diese Anleitung geht. Just on the burner and put So, also die stellt jetzt dieses Gemisch, das du auch angefertigt hast, aus braunem Zuckersirup und aus Zucker. Wasser soll noch rein. Nee, der Wasserhahn ist noch nicht in Betrieb, dann nimm doch mal diese Wasserflasche da hinten. Ja, also nach 225 Gramm Zucker und 85 Gramm Sirup fehlen uns jetzt noch 50 Milliliter Wasser. Die werde ich jetzt hier mal versuchen, ebenfalls mit der Waage abzuwiegen, denn wir wissen ja, die Dichte von Wasser ist genau 1 Gramm pro Kubikzentimeter. Ich kann also einfach eine Waage nehmen und 50 Gramm abwiegen. Das werde ich jetzt mal tun. Ja. Das hat ja ganz genau geklappt. Tja, das ist wahrscheinlich auch so eine Berufskrankheit. Dass man das genau kann. So, jetzt ist hier dieser Topf. Auch davon mache ich mal schnell ein Foto. Weißer Zucker, Wasser und braunes Zeug. Weiß. Das, unser Zuckersirup ist jetzt braun statt weiß. Wird das dann auch sich auf die Farbe auswirken? Vom Crystal Meth? Ganz sicher. Ganz sicher. Aber wir sind ja auch nicht in Albuquerque, wo das unbedingt blau sein muss. So, das ist der Gasbrenner und der Funken. Das Ganze brennt jetzt und jetzt soll man das langsam auf... Wir müssen jetzt bei mittlerer Hitze, das wohl die meisten Anleitungen im Internet, die wir da gefunden haben, sagen, halt wirklich versuchen, nicht zu viel Hitze da reinzubringen. Und dann müssen wir jetzt hier auch nochmal warnen. Also es passieren immer wieder Unfälle beim Candy machen, sagen wir mal so. Das Ganze muss sehr, sehr heiß werden. Also was man braucht dafür ist unbedingt ein Thermometer, am besten ein Zuckerthermometer, mit dem man die Temperatur perfekt kontrollieren kann. Hendrik hat hier gerade in der Hosentasche ein Infrarotthermometer stecken. Ja, soll ich mal die Temperatur messen? 65,3. Das reicht noch nicht? Das reicht noch lange nicht aus. Wir werden das jetzt mal ein bisschen hochkochen lassen, langsam aber sicher. Und wir müssen eine Temperatur von etwa 150 Grad Celsius erreichen. Wenn uns das dann hochgeht, dann kann das schon mal irgendwie zu Verletzungen kommen. Deswegen ganz, ganz vorsichtig arbeiten, wenig Hitze und die Temperatur kontinuierlich kontrollieren. Wir haben auch einen Feuerlöscher an Bord. Ich werde hier aufpassen, dass uns nichts passiert heute. Hendrik, du bist doch Fernsehexperte. Worüber reden die Leute eigentlich bei Kochsendungen immer, wenn jetzt nicht so wahnsinnig viel passiert und das Zeug aufwärmt? Ehrlich gesagt, ich muss sagen, Kochsendungen schaue ich mir gar nicht an. Aber naja, es wird halt, die Köche reden halt einfach sehr viel, ne? Generell über ihr Essen, was sie gerade kochen. Und deswegen schaue ich es eigentlich auch nicht, weil die einzige Fernsehsendung, wo gekocht wurde und über andere Dinge dabei geredet wurde, war ja eigentlich die von Alfred Biolek. Aber die gibt es ja leider nicht mehr. Wir sind ja eine Bastelsendung und wir kochen hier gerade in unserem Hümermobil am Tempelhofer Flugfeld in Berlin Crystal Meth, beziehungsweise natürlich nicht das echte, sondern nur so ein Imitat davon für Fans der Fernsehserie Breaking Bad. Und jetzt sind wir bei 91 Grad, 95 Grad. Okay, hat sich schon irgendwas getan? Nee, aber das dauert auch ein bisschen. Wir müssen irgendwie zusehen, dass wir den losen Zucker auch immer von der Wand runterkriegen. Das wird im Internet in diversen Filmen beschrieben, dass man sonst eine Kristallbildung hat und das Zeug nicht mehr so super rein ist und die Fans da ein bisschen enttäuschen würde. Ja. Warum löst sich eigentlich Zucker auf, wenn das so heiß ist? Ja, also das liegt einfach daran, dass es schmilzt. Wir haben das auch zersetzt dann noch mit Sirup und mit Wasser. Das gibt jetzt hier ein wunderschönes Gemisch. Wenn wir das heiß genug machen und dann abkühlen lassen, ungefähr eine halbe Stunde. So, jetzt wird es richtig heiß hier gerade. Ich muss mich mal kurz konzentrieren. Die Hitze ist, Henrik? 106, sagt er jetzt. Jetzt fängt das Ganze an, was da im Topf ist, auch schon so ein bisschen zu schäumen. Das klingt auch herrlich auf dem Kopfhörer. 108. 108. Blasenbildung. Warum gibt es da Blasen? Ja, das ist eigentlich immer so ein Prozess. Da werden noch Gase ausströmen aus dem Zucker. So, jetzt wird das Ganze auch deutlich klarer auf einmal. Wir können jetzt durch diese braune Masse, wir haben ja so einen ganz krassen Sirup benutzt, wieder durchgucken bis zum Boden. Das hatten wir eben noch nicht machen können. Wir kommen jetzt so langsam dahin, dass der Zucker zu einem wunderschönen Candy wird. Zucker brennt auch total gut, gell? Zucker brennt auch sehr gut, deswegen muss man hier auch ein bisschen aufpassen, dass das nicht anbrennt und dass diese Blasenbildung auch kontrolliert abläuft. Ich rühre jetzt hier manchmal so ein bisschen rum, damit sich da eben nichts aufstaut und das Ganze um die Ohren fliegt. Henrik, du kannst noch mal die Temperatur kontrollieren, bitte? 111. Eine Stunde Netzbasteln, jetzt ist ja langsam Hektik in unserem mobilen Candy-Studio, wo wir hier kochen. Bei welcher Temperatur sind wir jetzt gerade? Wir waren jetzt bei 126. Es war zwischenzeitlich aber auch schon mal bei 130. Ja, wir sind ja hier in einem Camping-Hypermobil und der Gasherd bringt nicht weiter. Wir kommen jetzt auch langsam dazu. Hier langsam, genau. Und der Zucker karamellisiert an der Seite schon hoch. Wir kriegen die Hitze nicht richtig, richtig hoch. Jetzt aber ein paar wir Spritzer blaue Lebensmittelfarbe rein, dass das Ganze noch krasser aussieht. Ein bisschen mehr noch. Die paar Tropfen sind untertrieben. Wir übertünchen das Ganze jetzt einfach. Lebensmittelfarbe 109, ist jetzt nicht so. 142. Oh, und hier dampft und stinkt. Oh, 145. Fotos von diesem Dampfding. Was ist jetzt? Also wir haben jetzt hier eine sehr, sehr lustige, grünliche Masse, weil Moritz ein bisschen viel Lebensmittelfarbe in unser Candy reingehauen hat, aber es sieht sehr, sehr interessant aus. Blue Sky kann man das nicht nennen, ne? Sondern nee, das ist halt das Neuköllner Rezept. Ja. Green Woods, würden wir ja mal sagen. Genau, das sieht eher so aus wie die Sache, die auf den Straßenrändern, an den Straßenrändern manchmal von Hunden hinterlassen wird. So, jetzt muss man das Ganze so vorbereiten. Der Zucker muss hier mal weg auf den Tisch, dass das Ganze auf das Alublech geschüttet wird, oder? Ja, also zunächst muss man noch ein bisschen warten, bis alle Blasen dann aufgestiegen sind und geplatzt sind, weil im Moment sieht das Ganze noch aus wie, naja, wenn man an einem schlechten Tag am Strand spazieren geht und diese Schaumkronen noch auf dem Strand hat. Wir müssen also ein bisschen warten, bis die abgeklungen sind und dann werden wir diese wunderhübsche Masse hier auf unser Backblech geben, worauf Henrik ja schon die Aluminiumfolie ausgebreitet hat. Damit wir nicht so viel abwaschen müssen. Genau, so wird es auch beschrieben. Ist das jetzt was Übliches, was du so machst? Was hast du nur heute so unterrichtet oder jetzt letzte Woche? Also machst du manchmal so ähnliche Sachen? Nee, also sowas habe ich jetzt noch nicht gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Bonbons kochen. Im Moment mache ich sehr viel Mathematik und habe relativ wenig im Moment mit Chemie zu tun. Aber hast du schon mal mitbekommen, dass Schüler aufgrund von Breaking Bad Interesse an Chemie bekommen haben? Breaking Bad war auf jeden Fall die erste Serie, die den chemischen Aspekt von Naturwissenschaften in den Vordergrund gestellt hat. Und man konnte auf jeden Fall merken, dass zumindest in der Oberstufe diese Serie sehr bekannt war und auch dazu geführt hat, dass die Schüler sich da wirklich für interessieren. Auch wenn ich jetzt nicht unterrichtet habe, wie man Crystal Meth herstellt, sondern wir eher die Gefahren dort in den Vordergrund gestellt haben. Aber wenn die Motivation steigt, Chemie irgendwie lernen zu wollen, zu experimentieren, zu erforschen, dann nehmen wir das als Lehrer natürlich gerne mit. Ja, jetzt sind hier die Blasen langsam abgeklungen, Norman. Das heißt, wir können das Ganze langsam aufschütten oder ist das jetzt eh schon total misslungen, unser Candy? Also, wir haben nicht die richtige Hitze, zumindest in der Oberfläche, gemessen. Wir können jetzt mal davon ausgehen, dass am unteren Rand des Topfes das schon 150 Grad erreicht hatte. Und wir werden es jetzt einfach mal ausprobieren. Wir kippen es jetzt einfach auf unser Backblech und wenn es nach einer halben Stunde nicht trocken ist, dann wird es auch nie wieder, also was heißt trocken, fest ist, dann wird es auch nie fest werden. Okay, das werden wir jetzt ausprobieren. Ungefähr eine halbe Stunde haben wir ja noch bei unserer Bastelsendung. Und jetzt wird das hier aufgeschüttet und Norman kippt das Ganze jetzt auf ein Backblech mit Aluminiumfolie. Jetzt rächt sich, dass das Wohnmobil nicht ganz gerade geparkt ist. Wir müssen jetzt auf einer Seite was unterlegen. So, das verfließt da jetzt langsam und du wirst sagen, das dauert eine halbe Stunde ungefähr. Ja, also wenn man sich so an den Candy-Rezepten orientiert, dann ist halt sehr, sehr wichtig, den 150 Grad-Punkt zu erreichen. Wenn man das nicht geschafft hat, dann hat man eben auf ewig und immer eine klebrige, eklige Masse. Wenn man es geschafft hat, da hat man die wunderschönsten Candies hinterher. Wir müssen jetzt einfach mal gucken, wie das Ganze endet. Kommt man dann beim normalen Kochen auf 150 Grad? Ist das üblich oder ist das jetzt eher normal, dass wir es nicht schaffen? Nee, das schafft man schon. Wir haben hier halt also im Hypermobil einen relativ kleinen Gasherd zur Verfügung und da reicht die Hitze einfach nicht aus. Zu Hause reicht das auf jeden Fall aus, egal ob man jetzt einen Elektroherd oder einen Gasherd hat, das reicht eigentlich immer. Das Backblech, das ruht jetzt mal hinten im Heck von unserem fahrbaren Wohnzimmer und wir wollen jetzt gleich noch einen anderen Trick ausprobieren, den man aus Breaking Bad lernt, nämlich wie man mit ein paar alten Metallstücken und etwas Säure Strom erzeugen kann. Dazu gleich erstmal Jambalaya von Casper. Eine Stunde Netzbasteln bei D-Radio Wissen. Mein Name ist Moritz Metz und meine Gäste sind Hendrik Evert und Dr. Norman Ries. Der ist Physik- und Chemie- und Mathematiklehrer und der zeigt uns heute, was in dieser Fernsehserie Breaking Bad, für die Hendrik Evert der Experte ist, alles so an chemischen und physikalischen Tricks passiert. Einer davon, erinnert ihr euch noch? Ich glaube, das ist in der zweiten Staffel. Den gucken wir uns jetzt mal kurz an. Ja. This doesn't look like any battery I ever saw. Das sieht man, ne? Walt und Jesse sind im Wohnmobil und haben, glaube ich, schon eine Nacht, ich weiß es nicht mehr ganz genau, eine Nacht in der Wüste verbracht und müssen aus der Wüste kommen und die Batterie springt nicht mehr an ihres Wohnmobils. Und Walter fängt an, eine Batterie zu basteln, glaube ich, mit Schwämmen, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, also den Schwamm benutzt er, um, sagen wir mal, diese Batterie irgendwie zum Laufen zu bringen. Batterien funktionieren alle gleich, ob sie jetzt irgendwie im Handy stecken oder im Auto. Das Prinzip ist überall eigentlich ein ziemlich ähnliches, nämlich ein Metall wird oxidiert und etwas anderes wird reduziert. Und zwischen diesen beiden Potenzialen, der Oxidation und der Reduktion, dort entsteht dann eine Spannung. Und die kann man eben mitnehmen, um zum Beispiel sein Auto zu starten oder sein Mobiltelefon laufen zu lassen und so weiter. Oder sein Wohnmobil zu starten, wo die Batterie, weil man tagelang die Zündung anhatte, nicht mehr anspringt. Und weil man sonst verdurstet und verhungert in der Wüste irgendwo. Gucken wir uns nochmal an, was die da jetzt machen, genau. Huh? Well, think about it. Battery is a galvanic cell. Das ist eine galvanische Zelle. Das ist das Gleiche, was du gerade gesagt hast, oder? Was er da erklärt. Genau. In der Folge bauen die eben sich eine galvanische Zelle, um ihren Motor wieder zum Laufen zu bringen. Und ich habe da mal ein bisschen recherchiert im Internet. Ist das denn überhaupt möglich? Und da haben sich schon ein paar Wissenschaftler drüber auch ausgelassen, über Breaking Bad und auch gerade diese Szene. Und die meisten kommen eben zu dem Schluss, naja, die Spannung reicht nicht aus, die Stromstärke reicht nicht aus. Aber die Idee ist eben ganz nett. Und die Physik an sich stimmt auch, dass man damit eben Spannung und Strom erzeugen kann. Nichtsdestotrotz kann man damit nicht ein Hypermobil starten und vor allem nicht eins. Ja, meins hat, glaube ich, 120 Amperestunden und da kommt richtig Watt raus über den Anlasser, dass das Ding dann anspringt. Deren Wohnmobil ist nochmal 3 Meter länger und ist ein Riesenschiff. Das hat bestimmt auch einen fetten Motor, den man damit nicht ankriegen würde. Aber was die da machen, die haben da so Plastik-Tupper-Schalen, in der Mitte Schwamm und auf der einen Seite haben sie dann Schrauben und auf der anderen Seite, was ist mit Bremsscheiben? Ich kann mich jetzt nicht mehr perfekt an die Folge erinnern, aber sie benutzen eben zwei unterschiedliche Metalle. Eins ist edler und eins ist unedler. Die meisten kennen die Begriffe edel und unedel eher vom Preis und das geht auch meist einher. Nichtsdestotrotz unterscheiden die Chemiker zwischen edlen und unedlen Metallen und die edlen, die liegen eben eher als Metall vor und die unedlen eher als verrostetes Metall. Okay, und wir haben jetzt hier auch schon mal eine Versuchsanordnung mitgebracht. Das ist sowas, was du jeden Tag ungefähr machst, hast du gesagt. Und zwar 3 Zitronen. Ja, wir wollen jetzt nicht die Breaking Bad Batterie nachbauen, weil Walter da schon eine sehr starke Säure benutzt und ich wollte jetzt hier nicht dein Hypermobil irgendwie mit Säure vermanschen. Außerdem haben wir noch nicht mal Schutzkleidung hier an. Das heißt, das Härteste, an was wir uns an Säure rantrauen können, ist Zitronensäure. Das ist schon knallhart. Also 3 Zitronen liegen auf dem Tisch. Davon mache ich auch gleich ein Foto und stelle das auf twitter.com/netzbasteln, unseren Account. Da kann man das Ganze dann angucken. Aber jetzt erzähl mal, was passiert. Ja. Was machst du jetzt hier? Also das Ganze, das kann man auch zu Hause nachbauen. Das ist überhaupt kein Problem. Das ist eine sogenannte Zitronenbatterie. Das kennt vielleicht auch viele noch aus ihrer eigenen Schulzeit. Es geht um nichts weiter, als dass wir diese Zitrone, also die Säure der Zitrone brauchen für die Reaktion und auch um den Strom zu leiten, denn Säuren sind Leiter des Stroms. Und wir haben jetzt hier vorhin mal unsere Portemonnaies ausgekramt und Kupfermünzen rausgeholt. Die stecken wir auf die eine Seite 5 rein. 5-Cent-Stücke, die sind nicht ganz aus Kupfer, aber ich habe trotzdem gehört, 2-Cent-Stücke sind weniger wert als Währung wie der Materialwert. Also die sind kupfermäßig mehr wert als 2 Cent. Da kann ich dir jetzt leider nichts zu okay. Habe ich aber auch schon mal gehört. Aber was du mir dazu sagen kannst oder was du gerade machst, ist, dass du jetzt in die Zitrone auf der mit einem Messer einen Schnitt reingemacht hast und da eine Münze reingesteckt hast und auf der anderen Seite der Zitrone ein paar Zentimeter weiter im Kreis noch ein Loch und eine Schraube reingeschoben hast und an beides so kleine Krokoklemmen, also Kabel reingemacht hast. Ja, wir improvisieren hier heute komplett. Ich habe gerade vorhin in deiner Schraubenkiste gewühlt und dir diese 3 Schrauben geklaut, muss ich mal sagen. Ich hoffe nämlich, dass sie verzinkt sind und wir deshalb das Element Zink hier praktisch noch in die Zitrone hineinhauen können. Und Zink ist ein unedleres Metall als das Kupfer. Und dadurch werden wir jetzt hier gleich vielleicht eine Spannung erzeugen können. Also nochmal die Versuchsanordnung. 2 Zitronen mittlerweile nebeneinander, in denen 2 Gegenstände stecken jeweils. Einmal eine Kupfermünze, 5 Cent. Und daneben 2 so silberne verzinkte Schrauben, mit denen ich eigentlich mal den Fahrradträger am Wohnmobil befestigen wollte. Egal, kann man anders auch lösen. Und die beiden Zitronen sind jetzt mit Kabeln verbunden. Jetzt kommt noch die dritte dazu. Kann man damit dann auch schon so einen Motor starten? Ja, also du hast uns ja hier ein paar LEDs besorgt. Motoren zu starten ist damit eigentlich überhaupt nicht drin. Ich habe gestern nämlich nochmal extra gelesen für deine Sendung hier heute, wie viel Zitronen man bräuchte, um einen Laptop zu betreiben mit diesem Strom und dieser Spannung. Und da werden so Zahlen genannt zwischen 3.000 bis 4.000 Zitronen. Das ist natürlich eine ziemlich große Zahl. Also da ist nicht so viel Saft drin in der Zitrone, nein, wenn man von Strom spricht, wenn man Saft sagt. Es ist im Prinzip eine Gaudi. Wir benutzen jetzt hier mal die LEDs, die du besorgt hast. Die sind 1,6 Volt, wie ich erfahren habe. Genau, der Konrad-Verkäufer bei Konrad Elektronik, der war ziemlich arrogant und hat gesagt, nee, was anderes haben wir nicht und hat mich erstmal korrigiert. Woran merkt man jetzt, wo der Plus- und wo der Minuspol ist an dieser ganzen Sache? Ja, das merkt man bei der Diode zum Beispiel mal gar nicht. Eine Diode ist auch nur in einer Richtung mit Strom durchfahrbar. Und von daher muss man das mal ausprobieren, ob man die Diode so rum oder so rum reinpackt. Der Stromfluss an sich, den kann man schon erfahren. Denn, ach, machen wir es mal kurz ein bisschen naturwissenschaftlich. Kupfer liegt hier praktisch als edles Metall vor und das Kupferoxid wird hier reduziert wieder zu Kupfer und danach ist es praktisch wieder sehr glänzend, während das Zink auf der anderen Seite sozusagen, wenn man es möchte, oxidiert wird, also verrostet in dem Moment. Wir machen also aus schönem Zink hässliches Zink und gewinnen aus hässlichem Kupfer dabei schönes Kupfer, um es mal so ganz weit runter zu machen. Kann man die Zitronen danach noch für Limo verwenden? Auf keinen Fall. Also bei dieser Reaktion entstehen sehr, sehr giftige Sachen in den Zitronen. Auf keinen Fall mehr reinbeißen. Okay. Also würde ich sonst immer in eine Zitrone reinbeißen. So, was jetzt hier auf jeden Fall passiert, ist eigentlich nichts. Die LED ist immer noch, hat zu hohe Anforderungen an den Strom, oder wie? Also die drei Zitronen liefern dieser LED eigentlich nicht genügend Strom, dass sie wirklich was. Ja, also das kann jetzt verschiedene Ursachen haben. Wir haben also bei der Recherche irgendwie festgestellt, dass eine Zitronenbatterie etwa 0,5 Volt Spannung ergibt, obwohl sie rein physikalisch-chemisch eigentlich etwas mehr liefern sollte, wenn Kupfer und Zink dabei sind. Nichtsdestotrotz ist es nicht gerade messbar, das Ganze. Wir haben jetzt drei Stück in Reihe geschaltet hier sozusagen, um die Spannung dabei ein bisschen zu erhöhen. Es hat trotzdem jetzt hier nicht geklappt, aber vielleicht ist das Licht auch zu hell hier. Die Sonne scheint nämlich hier schön rein. Wenn man weitere Zitronen dazuschalten würde, würde es eventuell gehen. Dann würde sich zumindest mal die Spannung erhöhen. Ja. Ob die Stromstärke ausreicht, hier eine minzig kleine LED anzusteuern, das bleibt mal noch dahingestellt. Lass uns doch mal hier noch so ein Strommessgerät anschließen und gucken, ob sich da der Zeiger ein kleines bisschen verändert. Hier ein kleines analoges Billigmessgerät. Das ist das süßeste Messgerät, was ich je gesehen habe. Und es kann das auch gehört Moritz. Und es kann auch in der Klasse, wo wir eigentlich was messen wollen, nichts mehr feststellen. Denn es handelt sich hier wirklich um ganz, ganz, ganz, ganz kleine Sachen. Ich versuche mal hier, wenn ich es verstehe, die Spannung zu messen. Das könnte uns eventuell noch gelingen. Das ist leider falsch rumgepolt gewesen, aber so ist das Leben. Und Tatsache, wir können eine Spannung messen, wenn ich hier... Es ist etwa 1 Volt, also das reicht nicht aus, um eine LED zu betreiben. Die will nämlich 1,6 Volt haben, aber trotzdem, der Versuch hat sich so gelohnt, weil wir haben gesehen, Zitronen können Strom erzeugen und wenn man halt ganz krasse Säure hat und ganz krasse Eisenschrauben, dann kann man irgendwann auch ein Wohnmobil damit starten, aber wahrscheinlich nicht so, wie das hier in dieser Szene bei Breaking Bad im Fernsehen passiert. Ja, also es gibt einen Physiker, der das mal berechnet hat und der sagt eben, dass Walter White irgendwie etwa 12-mal diesen Versuchsaufbau hintereinander schalten müsste und das Ganze dann noch 5-mal parallel, also etwa 60-mal so viel. Würdest du denn sagen, dass diese Szene ein Paradebeispiel dafür ist, also dass halt bei Breaking Bad physisch sehr oder aus der Physik sehr real erzählt wird, aber es nicht so funktioniert, wie sie es zeigen? So vielleicht, oder? Perfekt. Also die Dramaturgen haben sich schon Mühe gegeben, naturwissenschaftliche Sachen gut und genau einfließen zu lassen. Nichtsdestotrotz muss natürlich an der oder der Stelle der Plot dann auch einfach wichtiger sein. Fragen, die wir gleich noch weiter besprechen können, gerne. Wir haben auch noch ein paar andere Filmausschnitte und Szenen, wo wir gucken können, ob es da passt oder nicht. Gleich heißt nach der Musik nach Clean Bandit und dem Stück Dust Clears. Ihr hört eine Stunde Netzbasteln bei Radio Wissen und wir sitzen immer noch heute in dieser Breaking Bad Tributausgabe in unserem alten Hümermobil und versuchen verschiedene chemische und physische Experimente aus, die in dieser Fernsehserie irgendwas bedeuten oder irgendwas verändern. Dieser Chemielehrer, Walter White, dein Kollege, der hat da ja so einige Tricks drauf. Ja, es gibt eine Szene, da ist er unglaublich bedroht. Ich möchte jetzt nicht so viel verraten für alle, die die Serie noch nicht gesehen haben, denn sie ist wirklich schwerst zu empfehlen. Aber wir gucken jetzt mal kurz diese Szene an. Das müsste hier in der Folge bei 43:50 sein, habe ich mir aufgeschrieben. Da ist nämlich hier Walter bei einem Gangster namens Tuco und holt sich aus der Affäre, indem er... Was macht er da? Er wirft, wenn ich das richtig verstanden habe, ein Stück Quecksilber auf den Boden des Büros von Tukus und damit, jetzt hört man es, genau. Explodiert das halbe Haus. Genau, und Tukus Büro fliegt im Grunde in die Luft und die Szene ist halt auch sehr wichtig, weil er schaltet damit im Grunde zum ersten Mal auch einen seiner Widersacher aus. Oder er beeindruckt ihn zumindest. Oder sie beeindruckt ihn zumindest. Ja, also es handelt sich hier um ein Zeug, was Walter produziert hat, was eben aussehen soll wie die Droge, die er sonst produziert, Crystal Meth. Aber es ist Knallquecksilber. Es ist ein Stoff, der schon länger bekannt ist für seine wirklich hochexplosive Wirkung, die es im Wesentlichen daraus zieht, dass sehr viel Energie freigesetzt wird und dass in dem Moment, wo das Zeug zum Beispiel Reibung, Wärme oder auch irgendwie härteren Kontakt ausgesetzt wird, extrem schnell und heftig explodiert. Und das können wir jetzt hier auch ausprobieren? Also das darf man auf keinen Fall ausprobieren. Okay, Herr Lehrer, aber du hast dir was anderes ausgedacht, was so ähnlich ist und was ein Netzphänomen gleichzeitig ist. Ja, also es hat gewisse Analogien, auch wenn man gleich von Anfang an sagen muss, so ähnlich ist es dann doch nicht. Bei dem Knallquecksilber ist es eben so, dass diese Quecksilberverbindung übergeht in Stickstoff, Kohlenmonoxid und Quecksilber. Das heißt, nach der Explosion ist nicht nur alles verwüstet, sondern auch noch übersät mit Quecksilber. Und das weiß wahrscheinlich jedes Kind, das ist auch noch ein giftiger Stoff. Also wenn giftige und explosive Stoffe zusammenkommen in einem Stoff, dann werden wir hier heute in deinem Hümermobil damit garantiert nicht arbeiten. Und realistisch ist das Ganze auch nicht unbedingt in der Serie, weil Walter dann schon viel früher explodiert wäre, weil der hatte ja diesen Stoff in seiner Hosentasche, oder? Ja, er hat sehr, sehr viel davon dabei gehabt in dieser Serie. Und es ist etwas unrealistisch, die Szene. Nichtsdestotrotz, es gibt einen gewissen Clou und selbst als Naturwissenschaftler verzeiht man da den Dramaturgen definitiv auch gerne mal so den einen oder anderen naturwissenschaftlichen Fauxpas. Jetzt hast du was mitgebracht, was wie gesagt ein Netzphänomen ist, und zwar diese alte, aber sehr, sehr berühmte Geschichte mit Mentos und Cola. Ja, ich glaube, die meisten da draußen kennen das Ganze schon. Wir wollen das jetzt trotzdem nochmal durchführen, weil es auch einer meiner absoluten Lieblingsversuche ist, vor allem wenn man ihn ein bisschen modifiziert und man versucht eben möglichst große Cola-Fontänen durch die Schulhöfe zu jagen. Das ist so ein Video, das kursiert schon seit, also diese Sache seit 8 Jahren oder so im genau, Netz. Genau, ich kenne es auch schon ewig. Man haut, ne, das ein paar halt, Mentos in eine genau. Flasche Cola rein, es gibt eine riesen Fontäne und damit werden Kunststücke gemacht und das ist ganze sogar Kettenreaktion sogar ausgelöst, ne? Mit genau. Tausenden von Cola-Flaschen. Ich habe es auch schon mal probiert und das hat damals funktioniert. Wir wollen es jetzt auch nochmal ausprobieren. Wir haben eine Flasche Coke Zero und Mentos mit irgendeinem Apfelgeschmack. Ist egal? Naja, der Neuköllner Späti hatte uns nichts anderes angeboten, also haben wir das gerne mal mitgenommen und es funktioniert auch damit. Und du sagst, deine Schüler, die machen das auch immer? Ja, also ich mache ab und zu so einen Wettbewerb. Wir gehen jetzt mal raus. Ich versuche trotzdem mal weiter dran zu bleiben. Ihr macht einen Wettbewerb? Ja, ich lasse dann praktisch so die Flaschen so ein bisschen modifizieren und wir suchen dann diejenigen aus, die die höchste Cola-Fontäne erzeugen können. Okay, wir gehen jetzt mal raus aus dem Hümermobil. Es ist hier noch Nachmittag in Berlin am Tempelhofer Flugfeld, weil drinnen wollen wir ja doch nicht alles mit Cola verklebt haben. Draußen sind auch ein paar Gullis und da ist das alles nicht so wild. Die Versuchsanordnung ist jetzt, dass Norman eine Cola-Flasche öffnet. Die hat gerade schon so geschäumt. Schraubt sie auf, die Colaflasche, und jetzt kommen da wie viele Mentos rein? Naja, also das Ganze kann man natürlich jetzt beliebig komplex machen. Man kann sich Zündvorrichtungen bauen, wo man dann an einem Draht zieht, dann fallen die Mentos rein. Je mehr man davon reingibt, desto schneller wird das Ganze eben passieren. Wie das Ganze wissenschaftlich passiert, das werden wir hinterher klären. Jetzt nehme ich erstmal 3 Stück davon und ich sag mal, ihr solltet euch jetzt alle mal in Deckung begeben. Das Mikrofon muss in der Nähe bleiben, das schöne Radio-Wissen-Mikrofon. Ja, dann passt gut auf. Ich werde 3 Stück nehmen. Ich habe keine Ahnung, weil mit Mit diesem Zeug habe ich das noch nicht probiert. Wir werden es dann vielleicht aber sehen. Reagieren Apfel-Mentos noch krasser? Vielleicht eins, auch gar nicht. Also. Zwei, drei. Okay, die Mentos sind drin und es läuft eine Fontäne tatsächlich raus. Die war mal kurzzeitig so 20 cm hoch. Jetzt kann ich das Mikrofon wieder ranhalten, aber es hat tatsächlich hochgeschäumt. Wenn man jetzt den Druck erhöht hätte, indem man ein Loch im Deckel gemacht hätte, wäre es noch besser gegangen, oder? Ja, also der Sieger an meiner letzten Schule letztes Jahr hat durch eine 2,50 Meter hohe Cola-Fontäne erzeugt, indem er wirklich nur so ein stecknadelgroßes Loch da produziert hat und die Mentos so geschickt in der Flasche positioniert, dass er sie von außen dann hat reinfallen lassen. Okay, das ist uns jetzt nicht passiert. Lass uns mal zurückgehen und hier diese halbleere Cola-Flasche zurücklassen. Vielleicht will sie ja noch irgendjemand hier haben. Und noch Experimente damit machen. Die könnte man jetzt noch trinken, oder? Ja, die ist, sagen wir mal, gesundheitsmäßig absolut unbedenklich. Sofern Cola unbedenklich ist. Das muss man natürlich noch dazu sagen. Aber sie ist unglaublich schal auch dazu, denn die komplette Kohlensäure ist jetzt gerade entwichen. Es handelt sich hier nur auf der einen Seite um eine Reaktion. Man könnte ja denken, dass Mentos und Cola irgendwie miteinander chemisch reagieren. Dem ist aber nicht so. In der Cola und wie auch in allen anderen Softdrinks ist sehr viel Kohlensäure gelöst. Und Mentos hat komischerweise eine ganz, ganz tolle Oberfläche. Wenn man die unter dem Mikroskop anguckt, dann sieht das aus wie so ein Gebirge. Und an diesen Schichten, da löst sich das Gas komplett ganz schnell aus der Cola raus und ist dann binnen einer Sekunde eben auch gleich oben. Das ist Dr. Norman Ries, der Chemie- und Physiklehrer, der heute bei einer Stunde Netzbasteln uns so allerlei Tricks erklärt. Wir beschäftigen uns heute mit den verschiedenen chemikalischen Dingen in der US-Fernsehserie Breaking Bad. Wir sitzen immer noch in unserem Hümermobil. Draußen vertrocknet langsam die Cola-Fontäne, die Cola von der Cola-Fontäne im Neuköllner Erdboden. Wir sind auch eventuell in irgendwas Braunes reingetreten, was in Neukölln öfters auf der Straße rumliegt. Und dieses selbstgekochte Crystal Candy Meth, das vor allem aus Zucker besteht, das ist auch eher braun geworden, nicht blau, wie im Vorbild. Ja, das liegt sicherlich an unserem Sirup. In den Vereinigten Staaten kann man Mais-Sirup kaufen, der ist sehr, sehr klar und da sind alle Rezepte im Internet natürlich auch wirklich wunderschön und die blaue Farbe, die man als Lebensmittelfarbe dazu gibt, kommt dann auch durch und die wird hier irgendwie sehr überdeckt durch diesen bräunlichen Sirup, den wir hier nur bekommen können. Aber beschreib nochmal, was wir hier sehen, Hendrik. Also wir sehen eine bräunliche Zuckermasse, die jetzt wirklich hart geworden ist. Ich hätte es nicht geglaubt vorher. Also wenn man mal mit dem Finger drauf, ne, man hört, es ist hart und ja, im Grunde wie das Crystal Meth, was Walter und Jesse auch gekocht haben. Und das müsste man jetzt irgendwie mal so ein bisschen klein schlagen, oder? Können wir schon? Ja, genau. Ihr könnt es dann danach auch gleich auf dem Tempelhofer Feld noch verkaufen gehen. Ja. Naja, wir witzeln da echt ganz schön viel rum. Darüber können wir gleich nochmal reden, ja. Was das eigentlich für eine ernste Sache auch ist. Du willst das jetzt Ganze erstmal kleinschlagen. Oh yeah. Diese oder wie Jesse sagen würde, yeah, bitch. Diese Glasfläche auf einer Alufolie. Los geht's. Da kann das Mikrofon gar nicht anders als übersteuern. Und was hier jetzt passiert, naja, also ist, dass diese harte, super harte Zuckermasse, die mit einer Zange kleingeschlagen wird, Fotos davon natürlich auf Twitter bei Netzbasteln, also twitter.com/netzbasteln. Und was Hendrik Evert da zerkleinert, sind dann hier so kleine glasähnliche, halbdurchsichtige, bräunliche Stücke von Zuckermasse. Wollen wir mal eins davon probieren? Okay. Mhm. Schmeckt ziemlich kandiert, zuckrig. Das liegt auch sicherlich daran, dass wir es so lange kochen mussten auf diesem kleinen Gasherd. Ein bisschen kandiert, aber ich muss sagen, nicht schlecht. Ja, dafür, dass wir das hier irgendwo auf der Straße gekocht haben, in Ordnung. Aber jetzt nochmal ein bisschen zu dieser ernsteren Ebene. Also Breaking Bad, die Serie, die thematisiert halt Crystal Meth, macht das auf eine wissenschaftliche Art und Weise, wo bestimmte Sachen natürlich auch echt stimmen. Es gibt noch dieses eine mit dem Leiche auflösen in einer bestimmten Säure. Kann das auch funktionieren? Nur kurz. Ja, also das ist eine ganz abgefahrene Sache. Die beiden, Walter und Jesse, müssen eben einen toten Körper loswerden. Und Walter als Chemiker empfiehlt dann eben Flusssäure. In dieser Flusssäure, die sollte dann Jesse die Leiche auflösen, allerdings in Plastikbehältern. Der macht das nicht, sondern nimmt die Badewanne und die bricht dann durch die Decke durch. Es gibt in Amerika so eine Folge von Mythbusters und die haben mal versucht, das nachzustellen. Fernsehsendungen, die solche Sachen mysteriösen aufdeckt, nachbaut. Und die haben es eben nicht geschafft. Die haben dann mit härteren Säuren und einer Fiberglas-Badewanne tatsächlich mal so einen Effekt erreicht. Aber das ist schon ein, sagen wir mal, mehr ein Witz für Chemiker innerhalb der Sendung. Okay, und Flusssäure an sich ist aber schon ziemlich fieses Zeug, mit dem man U-Bahn-Fenster abwischen kann, hast du erzählt. Ja, also abwischen, das ist anderes, aber die jungen Kids, sage ich mal, die gehen häufig auch so ein bisschen dazu über, nicht nur Fensterscheiben, zum Beispiel von der BVG hier im wunderschönen Berlin, zu zerkratzen, sondern eben gleich mit Flusssäure zu bearbeiten. Flusssäure ist eine der wenigen Säuren, die eben Glas und Stein und sowas angreift, während das andere Säuren nicht machen. Dann füllen die sich tatsächlich Flusssäure in zum Beispiel den Eddingstift und kratzen auf den Scheiben rum. Das ist extrem gefährlich für die selbst. Also da sind sehr viele Unfälle passiert mit jungen Leuten, die das versucht haben. Und aber auch man gefährdet das Reinigungspersonal und alles Personal der U- und S-Bahn, die dann diese Scheiben tatsächlich dann wieder sauber machen müssen. Deswegen haben wir heute auch keine Leiche in Flusssäure aufgelöst. Ist ja ziemlich gefährlich. Ja, das ist schön, dass wir es nicht gemacht haben. Genau. Andere Sachen, die auch gefährlich sind, sind eben auch diese Droge Crystal Meth. Hendrik, du warst in Albuquerque, hast du da davon wirklich was mitgekriegt? Also ich habe es nicht direkt gesehen, aber man bekommt halt mit, dass die Stadt und auch der Staat New Mexico große Drogenprobleme hat. Und die DEA, also die amerikanische Drogenbehörde, da auch wirklich schon einige Labore hat hochnehmen müssen oder hochgenommen hat. Also das Thema Drogen ist dort wirklich allgegenwärtig und nicht von ungefähr spielt ja auch die Serie dort. Also das hat schon Gründe. Auch in Deutschland gibt es ja ziemliche Probleme mit Crystal Meth. Das setzt immer sich mehr, so ziemlich durch und auch so durch alle gesellschaftlichen Schichten. In Franken soll da an der tschechischen Grenze ziemlich so eine Hochburg sein von Crystal Meth. Habe ich in einer Reportage gesehen. Hast du die auch gesehen? Die habe ich auch gesehen. Die lief bei ZDF Neo. Und ich glaube, da wird gesagt, dass in Hof das Zentrum der deutschen Meth-Produktion liegt. Ja, oder halt dann eben, dass sie es dann aus Tschechien rein importieren. Ja. Auf jeden Fall einen Link dazu auch bei der Webseite dieradiowissen.de und dann durchklicken zu einer Stunde Netz. Jetzt machen wir da halt so Witze. Wir haben hier so ein Crystal Meth gekocht hier in dieser Alufolie. Ist das moralisch eigentlich vertretbar? Jetzt so die Frage ganz am Ende. Weil es ist ja schon ziemlich krass, wenn man sich so eine Doku anguckt, wie die Leute da wirklich zu Opfern werden. Auf jeden Fall, klar. Also man sollte schon, ne, ich weiß nicht, natürlich kann man Bonbons machen. So, das ist, natürlich darf man Bonbons machen und man sollte dann aber auch irgendwie bedenken, dass Crystal Meth einfach wirklich eine fiese Droge ist. Es wird ja auch immer wieder darüber gesprochen, ob die Darstellung bei Breaking Bad dem auch gerecht wird. Ich finde schon, weil halt die Protagonisten das Meth nicht konsumieren. Jesse zwar mal, aber das wird dann auch als sehr negativ dargestellt und Walter White die Finger völlig davon lässt und auch alle anderen Charaktere. Und deswegen finde ich die Darstellung des Meths okay bei Breaking Bad. Andere sehen das anders. Ja, man kann die Worte eigentlich nur unterstreichen. Es werden auch immer wieder Konsumenten gezeigt, die zum Teil wirklich so ein bisschen schizophrenes Verhalten zeigen, die körperliche Erscheinungen schon zeigen, weil sie zu lange diese Droge eben missbraucht haben, sehr ausgemergelt sind, sehr aggressiv sich verhalten. Ich finde auch, dass diese Serie sehr zur Aufklärung eher beiträgt und nebenbei eben auch versucht, mit so einer Art schwarzem Humor den Dingen mal anders zu begegnen, als es sonst gemacht wird. Schönes Schlusswort. Das war eine Stunde Netzbasteln am Mittwoch, den 9. April 2014. Genau das ist heute. Mein Name ist Moritz Metz und meine Gäste waren Dr. Norman Ries, Chemie- und Physik- und Mathematiklehrer. Stimmt's? Ja. Und Hendrik Evert, der ist auch Radiokollege und beschäftigt sich mit Film- und Fernsehserien. Wir hören uns wieder in 2 Wochen. Dann hoffentlich auch ist das Wetter so gut, dass man eine Folge aus dem Hümmermobil produzieren kann. Tschüss, bis dahin. Ciao.